Flaschen frische Dosis, Anarchie und Bier. Anarchie und Bier. Jeden Mittwoch. Jeden Mittwoch. Zwischen 23 und 24 Uhr. Im Bermuda-Funk. Не плачет мой сон проливного дождя и небесной воды. В нерв они колют укол, состоящий из слез настоящей любви. Пусть наизнанку пальто, ведь не видит никто меня в черном огне. Небо дождями тошнит, ты опять на спине, половина в уме. Часто гулял по ночам, и я видел свой страх на кустах и домах. В горле теснится народ, доктор долго светил мне фонариком в рот. Может быть, сесть на трамвай, может, лечь под трамвай, может, просто поспать. Небо дождями тошнит, я летел бы 100 лет, если мог бы летать. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 1.10. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Neben mir sitzt der Michi von Köder. Guten Abend. Hallo. Und eigentlich warten wir hier schon die ganze Zeit auf den Jörg Mechenbier. Aber er ist halt, er steht im Regen. Oder im Auto. Oder im Auto und es ist kalt und nass und dunkel und er findet nicht her. Ja. Er sucht auf jeden Fall noch. Ja, auf jeden Fall. Ja, wollte eigentlich vor einer halben Stunde hier sein. Er ist aber auch angeblich schon um 10:07 losgefahren. Von wo? Von dem Wuppertal, ja, oder was? Ja, ja. Ah ja, Wuppertal, klar. Und dann muss er über diese Scheißbrücken. Ja, das hätte er sich vorher überlegen müssen. Ja, ja. Ich wäre ja mit der Bahn gekommen. Ja, genau. Einsteigen, aussteigen, fertig, ja. Aus. Trottel. Ja. Ja, so ist es halt. Ne? Ein Wunder, dass er überhaupt in einer erfolgreichen Band spielt, wenn er die besten Gelegenheiten verpasst. Die anderen ziehen den mit. Meinst du? Ja, ja. Also klar, so die Sänger sind ja immer so ein bisschen so die verrückten Typen, ne? Die werden dann so von Bassisten und so mitgezogen. Ja. Ich glaube, die sind alle ein bisschen klarer. Ja. Müssen sie, ja. Aber wer weiß, vielleicht kommt er gleich noch rechtzeitig. Vielleicht, ja. Wir wissen es nicht. Ja, du hast ja irgendwie ein bisschen was überlegt, ne? Wie wir die Sendung gestalten können. Überlegen. Ja. Ich habe mir gedacht, dass es total langweilig ist, wenn wir das hier so zu so einer Promo-Veranstaltung verkommen lassen, weil wenn der es hören will, der wird es eh im Internet finden. Ich dachte eigentlich, wir suchen uns hier durch irgendwelche zugeschickten Promo-Exemplare mit so abgeschnittenen Ecken am Barcode. Ach so, dass du sie nicht mehr weiterverkaufen kannst, um die dann halt zu bewerten, arrogant und einseitig. Leider hast du die letzte Woche total wenig bekommen. Jetzt, wo der Jörg nicht da ist, können wir ja ein bisschen über den Herd ziehen. Ne? Der arbeitet ja irgendwie als Angestellter von diesem Joachim Hiller. Oder wie, oder was? Ne? Ich glaube, es Finest, ist so. In dem Finest Vinylladen. Also wie heißt es? Finest Vinyl.de oder ja, sowas? Ja, also ne? Ganz genau habe ich diese mafiösen Strukturen noch nicht durchstiegen. Ist es eigentlich ein richtiger Laden so mit Eingangstür oder ist es nur im Internet? Also ich glaube, das ist im Internet. Das ist im Internet, ne? Ja. Auf jeden Fall, wenn sich irgendwelche Leute, die Fanzines machen, einen Plattenladen aufmachen, auch im Internet, dann liegt es daran, weil die so viel zugeschickt bekommen. Und dann müssen sie ja den Scheiß irgendwo wieder verkaufen. Aber wenn die Leute dann die Ecken anschneiden. Ja, ja, deshalb kriege ich halt zum Beispiel vom Jacko hier, von der Terrorgruppe, natürlich immer die CDs mit den Ecken angeschnitten, wo der EAN-Code dann kaputt ist, dass ich die dann nicht mehr über meinen Scanner ziehen kann. Und dann total hilflos dastehe und dann denke, Scheiße. Aber was für Unsummen du verdienen könntest. Ja, diese Woche, wie viele Einsendungen hattest du? 2? Ja. Aber der ist ja gar kein ERN-Q drauf. Oder doch, doch hier, Broken Silence. Auch. Ja, aber das. Aber der ist nicht durchgestrichen. Das sind aber auch keine Profis. Ja. Ne, hiervon. Jetzt fehlt das Frontcover hier. Ja. No Exit. Ja, das, hast du verschlammt. Wahrscheinlich schon eingesteckt hier, ne? Ja. Und the Bare Moans. Ja, und die haben die Vollprofis haben natürlich zweimal zugeschickt. Ja, einmal für den Shop. Ja, einmal für den Shop, genau, für meinen. Ja. Sogar viermal eigentlich, ne? Ja, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Finest Vinyl? Ich habe echt nicht schlecht gestaunt, als ich da gelesen habe, Geschäftsführer ist der Joachim Hiller. Da musst du gleich den Jörg fragen. Was macht denn da? Nee, ich habe gedacht, wir reden jetzt nicht über ihn. Wenn er da ist, dann reden wir dann über dich. Also wir können gerne über Jörg reden. Ja. Ich glaube, Jörg ist mit seinem Job überfordert. Deswegen wird er auch nicht so lange arbeiten und dann zu spät kommen. Ja. Und ich weiß nicht, was er sonst macht. Vielleicht bestückt er den Webshop. Weil im Endeffekt haben die ja auch alles, ne? Ja. Was ist denn eigentlich, also er singt ja bei der Band Love A, ne? Was ist denn das eigentlich von der Band? Hieß ja mal irgendwie Love Agentur oder was? Oder Love, ne? Love Agentur hätte ich noch besser gefunden. Nee, Love Academy. Academy, ja. Du bist ein Medienprofi, Alter. Die dümmsten Fragen mit einem schelmischen Lächeln. Love Academy, genau. Und jetzt heißen sie nur noch Love A. Genau, die wurden prozessiert oder fast prozessiert. Das ist natürlich von der Love Academy oder was? Ja, das ist wohl wirklich so eine Partnervermittlungsnummer. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, vielleicht war das auch irgendwie Promo. Promo, ja, wahrscheinlich. Ich meine, Academy, also mit Love A, das sind 5 Buchstaben, das kannst du besser auf T-Shirts drucken. Leerzeichen zählt auch, ne? Das sind 6. Ja. Aber es geht immer noch ganz gut. Ja. Du kannst ganz gute Witze damit machen. Love A, Against the Machine und sowas. Mhm. Das kommt von denen, das habe ich mir nicht ausgesucht. Oder habe ich mir auch nicht ausgedacht. Privat Love A. Ich finde es eigentlich so ein bisschen. Ich habe schon privat gehört, ja, tatsächlich. Ja? Ich finde es gar nicht so scheiße, wie es scheiße finden müsste. Ja? Ja, tatsächlich. Ich habe immer gedacht, früher, als ich noch ein Kind war, dass Love A und Trent und Pesco, dass die alle irgendwie die gleichen Eltern haben und aus dem gleichen Dorf kommen. Wie kommst du darauf? Die klingen doch alle total anders. Ich weiß auch nicht. Aus deinem beschränkten Punk-Kosmos hast du... Ich hab das gedacht, die kommen alle irgendwo aus... Die waren alle zusammen auf der Schule oder haben die gleichen Eltern und waren bei den Pfadfindern in der gleichen Truppe. Pfadfindern? Ja. Sehr schön. Wir haben mit meiner Scheißband am Samstag in einem Pfadfinderhaus gespielt. In Bremen, das war wild. Es gibt nämlich angeblich coole Pfadfinder, die halt eher so die Politniks unter den Pfadfindern sind. Ja. Und vom Deutschen Pfadfinderbund eher geächtet werden. Und die machen Punkkonzerte in Bremen. Das ist witzig. Geht keiner hin, aber es könnte auch in den Bands gehen. Ja. Ja, es gibt ja auch andere Leute, die organisieren Konzerte und sind keine Pfadfinder, kommt trotzdem keiner. Ja, das ist richtig. Ja. Aber die haben auf jeden Fall alle nicht die gleichen Eltern. Die haben, also jetzt, du meinst jetzt Love A und Pesco und Trent. Richtig. Ja. Aber du musst mir nochmal näher erklären, wie du auf diese. Wie ich da drauf komme, ja. Weil die so ähnlich klingen weil die gleichen Leute ansprechen. Ja, vielleicht, ja. Das klingt alles irgendwie so nach der gleichen Schuhgröße irgendwie. Ja, aber dann haben ja. Jetzt haben wir hier No Exit mit dem Bermones. Und die Bermones mit diesem Penis hier vorne drauf. Ja. Haben dann ja wahrscheinlich einmal die gleichen Eltern wie Abfuck, weil Italian Stallion auch schon mal einen Penis irgendwo drauf hatten und gleichzeitig die gleichen Eltern wie die Roten Ratten. Kann nicht weil sein, die auch weil so die lustige. Sind ja allein ortsmäßig in die, wo kommen die wo ganz anders her? Lustige Mackie-Frisuren haben und schon über 40 sind. Das sieht man jetzt hier nicht, aber. Mackie-Frisur, eigentlich darf eigentlich nur einer so eine Mackie-Frisur tragen. Das ist dieser. Typ da von Nazi-Docs aus Aachen. Der hat Kulti wird das aber schon seit Jahrzehnten. Ja, der hat sich die ja patentieren lassen. Mackie-Frisur RTM. Wie heißt das? Was ist dann? Aus Aachen. Achim heißt er nicht. Das ist irgendwie anders. Den Namen schon mal gehört, aber mir nicht gemerkt. Ja, genau. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier musikalisch weiter. Oder? Du hast ja leider zu wenig Promos bekommen, über die wir herziehen können. Ja, leider. Das ist total erbärmlich. Ja. Ich dachte, ich stehe vor einem Berg an Scheiße. Dabei sind das nur das 2 CDs daran, weil irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Rumänenkinder wahrscheinlich bei mir die CDs aus dem Briefkasten ziehen. Ach so, stimmt. Verstehe. Genau wie das Fahrradschloss letztens. Ja, genau. Der Rüdiger hat nämlich gerade erzählt, dass er gestern, vorgestern, letzte Woche einem kleinen Kind zugeschaut hat dabei, wie er ein Fahrradschloss oder wie er es ein Fahrradschloss geknackt hat. Das war so jung, in dem Alter konnte ich nicht mehr Fahrrad fahren. Wahrscheinlich noch nicht mal zählen. Naja, auf jeden Fall hat er es geschafft. In der Zeit, wo ich mein Schloss aufgeschlossen habe, hat er das Fahrradschloss geknackt. Also es war so ein Zahlenschloss. Und war dann ganz stolz und hat es mir dann gezeigt, dass er das geknackt hat und hat sich gefreut auf das neue Fahrrad. So wie so ein Hauptgewinn halt. Und ja, mir blieb nichts anderes übrig, als ihm halt hier einen Daumen hoch zu zeigen. Habe ich mit ihm gefreut. Hat ein neues Fahrrad. Wie lange ist die Frage? Ja, wie lange? Ich weiß halt nicht, was das für ein Fahrrad war, was es so auf dem freien Markt hergibt. Ja, das war so ein schrottiges BMX, Mountainbike. Das ist auch gar nicht angesagt gerade, ne? Ja, also ich bin, heute fährt man ja Rennrad oder Single Speed oder Fixie. Genau. Trägt es damit in die Wohnung. Ja. So, machen wir musikalisch weiter. Ja, machen wir. Ich würde mal sagen, wir fangen hier einfach mal an mit Loaded, eine Band aus Mannheim, aus der Stadt, wo ich sozusagen immer noch meine Teilwurzeln habe. Und Loaded, die feiern jetzt ihr 20-jähriges Jubiläum und da haben sie jetzt ein Lied dazu. Ich weiß nicht, ob das Lied jetzt was mit dem 20-jährigen Jubiläum zu tun hat. Auf jeden Fall, dieses Lied ist da irgendwie auf der neuen Single drauf. Das zu Ehren ihres 20-jährigen Jubiläums veröffentlicht wird. Also Can't Stop, Won't Stop heißt es und das klingt, also wo du jetzt von 20-jährigem Jubiläum redest, sehr, sehr stark nach Durchhalteparole. In Durchhalteparolen bin ich Experte. Finde ich super. Mehr davon. Ja. Jetzt. Can't Stop, Won't Stop. Are you ready, ready? With the devil on your back, he does a napalm rock and is giving me a heart attack. I got a girl named Sue and she's giving me the run around. I got a short time to live, a long time in the ground. Pressure drop, punk rock, swinging like a bike lock, can't stop, won't stop. Are you ready, ready? Pressure drop, punk rock, swinging like a bike lock, can't stop, won't stop. Are you ready, ready? The black heart does not beat alone. And on the streets tonight, I've never felt more at home. Sometimes I get those inner city blues. It's all sirens and thunder with the promise of heavy dues. Pressure drop, punk rock, swinging like a bike lock, can't stop, won't stop. Are you ready, ready? Pressure drop, punk rock, swinging like a bike lock, can't stop, won't stop. Are you ready, ready? Loaded. Can't stop, won't stop. Halten auf jeden Fall noch durch. Ja. Aber womit habe ich nicht verstanden? So, ist ein bisschen traurig, ne, dass der Jörg, wann haben wir das ausgemacht? Vor einem Monat. Vor einem Monat, ne? Mehr als. Und seit einem Monat sind wir da auch die ganze Zeit am Chatten. Ne? Und uns, ich wäre versehentlich letzte Woche schon gekommen, weil ich auf einmal Panik hatte, es genau vergessen zu haben. Ja. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt ist es endlich soweit. Und was ist? Er hat vergessen, dass es vielleicht... ja, Stau. Dass es Stau gibt. Um Köln herum. Ja. 19 Uhr. Ja. Ja. Aber angeblich fährt er auch selber. Aber das Beste ist ja, er hat jetzt fast eine Stunde Verspätung, ne? Der wollte um halb hier sein. Wir haben jetzt hier, du hast so eine geile Uhranzeige, das steht 20 hier. Noch 8. Ja, genau. Was für ein Dialekt ist das? Das könnte alles sein noch. Das ist, das kann man hier auswählen, das ist Einstellinge. Kölsch. Kölsch. Wahnsinn. Man kann sich ja was anderes aussuchen hier. Bayerisch zum Beispiel. Das finde ich aber wirklich witzig. Oder Berndeutsch. Plattdeutsch, was noch? Plattdeutsch. Plattdeutsch, ja. Gibt's auch. Oder Saarländisch, das ist bestimmt voller Saarländisch ist auch gut, ja. So. Fünf vor halb, nein. Genau. Das könnten wir alle fünf durchgehen, vor, bis Jörg kommt. Ja, genau. Ja, das ist ein uraltes Programm. Und das tut immer noch. Ja, das ist wirklich, das war, glaube ich, nur auf OS 9 oder so. Ich finde das mega witzig. Mhm. However. So, wir machen jetzt hier weiter. Wir haben hier einen Auftrag, kein Bildungsauftrag, aber einen Unterhaltungsauftrag. Ja. Und deshalb, du spielst bei der Band Köter. Das ist so korrekt. Ihr wart ja jetzt mit Toxoplasma auf Tour gewesen. Ja, schon überall. Hab ich gedacht. Wir haben teilweise in den gleichen... Ich hab's wirklich gedacht, ne? Ich habe das Plakat gesehen, Toxoplasma, und drunter stand Köter. Da habe ich gesagt, ah... Das kann ja gar nicht sein. Sind die mit denen auf Tour? So klein ist die Welt. Ja. Hätte ja sein können, oder? Ja, immerhin. Die fragen dich, der Walli fragt dich, ich sag mal, wir brauchen noch eine Band, wie sieht's aus? Ja. Ja, hätte sein können, ne? Hätten wir wahrscheinlich auch gemacht, aber hätte dann natürlich nicht gepasst wahrscheinlich. Dem Walli ist es, glaube ich, scheißegal, aber weil der hat da keinen Blick für und hat wahrscheinlich auch keinen Musikgeschmack. Der hört, glaube ich, auch nur New Metal und sowas, ne? Ja, wahrscheinlich. Oder so Musiker sind eh total krank. Ein Glück, dass ich kein Musiker bin. Darf man eh nie fragen, was sie von Musik hören, weil die sind alle durch. Und vielleicht bist du da sein Schwippschwager oder sowas und dann will er dir auch mal ein bisschen unter die Arme greifen. Hätte das sein können. Also es hat sich witzigerweise schon ein paar Mal so ergeben, dass das Plakat von einem Konzert, auf dem wir gespielt haben, neben dem Plakat hing von Toxoplasma, zum Beispiel Love A Köter und Toxoplasma Köter. Das sah wirklich ein bisschen kurios aus, da gibt es auch Beweisfotos von. Die haben das ja auch ohne Umlaute, ne? Ja. Auch mit OE, ne? Ja. Das ist ja wohl echt. Aber die haben es mit Ö. Die haben die haben schon Umlaut drin. Ah, hier schreibt der Pogobodo im Online-Redaktionsraum, schreibt, Köter können ja ihre nächste Platte Toxoplasma nennen. Du musst gar nicht wissen, wie oft wir diesen Vorschlag schon extern wie auch intern gebracht haben. Aber das wäre schon ein bisschen zu blöd. Ja, nennst doch Toxoplasmose. Ja, das wäre quasi das Ö. Toxoplasmose, so heißt ja die Krankheit eigentlich. Ja. Ja. Wäre quasi wie das Ö und das OE. Genau. So. Also, wir können jetzt hier noch ein bisschen warten. Nö, wir reden weiter. Wir reden weiter, ne? Wir ziehen nämlich gerade. Wir wollten jetzt gerade ein bisschen herziehen. Also, über die Bermones wollten wir eigentlich herziehen, aber wir waren ein bisschen lustlos. Und es hat irgendwie. Ja, aber es gibt einem. Das ist. Aber wenn es was gibt, was ich irgendwie total. Also, so Punkrock. Ich finde ja eigentlich. Ich bin ja Punkrock-Fan, ne? Aber ich finde eigentlich 99 oder sagen wir mal 95% alles, was so als Punkrock deklariert wird, finde ich scheiße. Ich hatte das, wie war das? Love Punk, Punks. Und da gehört auf jeden Fall mal so als glänzendes Beispiel eine Band, die ich, die man wohlweislich als Punkrock-Band bezeichnen kann. Und da lässt sich auch nichts dran leugnen. Und die habe ich auch schon auf Aufnähern und T-Shirts gesehen, mehrfach in meiner Karriere. Ich habe die auch schon live gesehen. Das ist mir vergönnt geblieben bis jetzt. Und die Band heißt No Exit. Das ist so ein eine Band, die ich wirklich eigentlich ist so ein Prototyp für eine scheiß Punkband. Und das ist wirklich mal total geil, dass der Rüdi auch mal was Scheiße findet. Immer wenn ich den abends betrunken, wenn wir uns irgendwo treffen, drüber ansauge. Ja, wenn ich besoffen bin, da finde ich eh alles toll. Was alles an beschissenen Sachen so passiert, also an musikalischen beschissenen Sachen oder an beschissenen Kontexten und Menschen, dass der Rüdi immer so, ja, aber die haben ja nichts anderes und ja, das musst du aber auch verstehen, dass die so scheiß Musik machen, weil das ist so und so und jetzt findet er auf einmal irgendwas mal richtig scheiße, das finde ich total gut. Okay, sagen wir es mal so. Also sie sind nicht wahrscheinlich Wahrscheinlich sind die total nett, willst du sagen. Also wenn ich eine Kugel frei hätte, um jemand die Birne wegzuballern, dann würde ich es auf jeden Fall nicht auf sie. Ja, okay. Ne? Dann würde ich mir für jemand anders aufbauen. Aber ist das dann schon Mitleid oder ist es nur so ein Missverständnis? Nee, ist einfach nur aus sportlichen Gründen. Ne? Also sie haben es auch nicht so leicht gehabt im Leben. Es hat nichts Persönliches. Ne? Also ich habe kein persönliches Problem mit dieser Band. Ja. Sondern es geht einfach nur um musikalisch. Punk sei Dank. Musikalische Differenzen. Heißt das ja tatsächlich. Ja. Ich dachte, das wäre ein blöder Witz von dir eben gewesen. Ja, das hast du gar nicht gesehen. Ja. Du kannst schon ja mal vorlesen. Du kannst so toll vorlesen. Ich bin ein großer Vorleser. Ja. Achtung, jetzt wird es unangenehm. Das ist wirklich. Also nicht, weil du vorliest, sondern den Text. Wir haben hier einen Promowisch von Puke Music. Ja. Das ist deren Label, richtig? Richtig. Ja. So. Ist nämlich eine Punkrockband aus Berlin. Was auch wirklich super witzig ist, so, die haben diese Split-CD gemacht, so, ne? Und diese Split-CD hat zwei verschiedene Cover. Ja, er zeigt es gerade in die Kamera. Ja, aber die reagiert nicht, egal. Ja. Und auch so zwei verschiedene, wie nennt man das, Backcover, so wo einmal so umgedreht ist, wo die Reihenfolge einmal so umgedreht ist, total witzig. Vielleicht sind sie sogar verschieden gepresst in verschiedenen Reihenfolgen. Dementsprechend haben sie aber auch zwei Infozettel mit beigelegt, nämlich den einen für die eine Band und einen für die andere Band. Ich guck gerade mal, ob sie den gleichen EAN-Code haben. Nee, die haben sogar verschiedene Codes. Ja? Oh Gott. Wahnsinn. Ja, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Ja. So. Und wir haben jetzt vorher nicht mit dem Textmarker markiert, was besonders geil ist, aber die Wische sind auch nicht so lang, von daher. Die Berlin-Punk-Legende No Exit sind keine Freunde glattgeschniegelter Aufnahmeproduktionen. Für die Aufnahmen haben sie in ihren Archiven gekramt und einige bisher ausschließlich auf Tape erhältliche Raritäten aus fast 30 Jahre Bandgeschichte neu aufgenommen. Im ersten neuen Song seit 6 Jahren mit dem Titel Regina experimentieren sie mit dem Versuch, wie oft man einen eingängigen Refrain wiederholen kann. Sehr oft. Nach 6 endlich ein neuer und somit der 10. Tonträger der Berliner Urgesteine. Mhm. Das hat mich echt mitgenommen. die Bermones hingegen, die sind nämlich zurück. Ja, die sind irgendwie, war die mal weg. Irgendwie waren die, sollen die mal da gewesen sein. Und die sind jetzt zurück, nämlich. Und sind jetzt wieder zurück. Schon wieder. Ja. Nach ihrer eindrucksvollen Comeback-Single im letzten Jahr, welche den schlichten wie programmatischen Titel Punk trug, meldet sich die Ostberliner Punkt-Institution mit einer Split-CD zurück. Diese teilen sie sich mit ihren alten Weggefährten und Berliner Straßenkötern von No Exit. Das ist ein Traum. Wir müssen das mal hören. Was müssen wir hören? Achso, die Musik. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ihr könnt euch jetzt davon überzeugen, wie machen wir jetzt zuerst No Exit? Ja, genau, weil das sind ja die Straßenköter aus West-Berlin. Nee, das sind die anderen. Achso, nee, doch, das sind die No Exit sind die Straßenköter. Nee, die Bermones sind die Straßenköter. Nee, mit den Straßenkötern. Ah, okay, sorry. Mit den Straßenkötern von No Exit hier. Schlecht gelesen. Berlin-Punk-Legende, ebenfalls kein. Keine Freunde, glattgeschniegelte Aufnahmeproduktionen, jetzt. Also schreibt's mit, merkt's euch, wenn ihr auch mal so einen Zettel machen müsst, weil eine CD aussehen irgendwie auf den Markt schmeißt, dann braucht er nämlich. Macht's bitte genau so. Diese Floskeln. Ganz mach noch irgendwas mit treibendem Bass oder sowas. Das aber, auch aber ihr habt ja bestimmt geil. Auch, ihr habt ja bestimmt auch so einen Waschzettel für eure. Ja. Du musst doch mal den Jürgen fragen. Ja. Das habe ich doch bestimmt hier irgendwo. Guck mal. Der hat mir doch irgendwas geschickt. Aber wenn der das schreibt, dann schreibt er immer so toll. Findest du? Ja, der kann das. Nee, das macht meistens seine Frau. Das macht die Anne. Ja, und die hat es ja gelernt. Die ist professionelle Journalistin. Ja. Genau. Da kommt nicht so ein Schund raus hier, hallo? Ja. So, wir hören jetzt nur Exit. Ich gehe jetzt aufs Klo, ich habe 1:35 Zeit. Ansonsten machst du hier noch die Bermones danach. Genau. So, tschüss. Tschüss. Mensch im direkten Duell, wer schneller schießt, der stirbt als Zweiter. Schiedsrichter maßen sich Gerechtigkeit an, schießen, töten, immer weiter, passt bloß auf. Passt bloß auf. Passt bloß auf. So, blenden wir mal aus hier. Nee, ist ja gleich vorbei. Ja, No Exit. Was für ein Satz fandest du jetzt geil? Oder was war das? Zusammen bilden die 12 Songs der CD einen bunten Blumenstrauß an rauen, ungeschliffenen Punk-Melodien, wie sie heute nur noch selten erblühen. Das ist wirklich, das ist, ne, wie nennt man das? Metapher. Das ist schon echt bitter. Ja. Also auf jeden Fall, des bunten Blumenstraußes hat eigentlich noch keiner gebracht. Den hätte ich heute sonst gebracht, vielleicht, nee, in einem anderen Kontext, ja, aber das ist auf jeden Fall ein großer Blumenstrauß an, ja, Hardrock eigentlich. Mir ist gerade, ne, beim Pissen noch was eingefallen, wegen diesem Jörg, ne, den ich eigentlich noch gar nicht, den ich gar nicht kenne. Ne? Ich habe den noch nie getroffen. In Real Life noch nicht? Noch nie den getroffen. Kennst du nur, ne, so von... Nee. Den kenne ich eigentlich gar nicht. Aber ich denke mir, der hat ja schon öfters mal gesagt, ja, er könnte dann montags kommen, aber er muss da und da noch hin. Und dann habe ich mir gedacht, sag doch einfach, dass du keine Zeit hast, wenn du da und da hin musst. Dann kann ich ja doch nicht kommen. Also es ist so ein Typ, der es immer jedem recht machen will, aber es dann nicht einhält. Ne, das ist so ein Charakterzug. Will immer Ja sagen, aber er kann es eigentlich nicht. Und weil er zu vielen Leuten Ja sagt, deshalb schafft es da nicht. Und dabei macht es sich eigentlich mehr Probleme, als er eigentlich... Ich weiß ja nicht, wenn man heute noch Ja gesagt hat. Ja, vielleicht, wahrscheinlich irgendjemand, ja, anders, ne? Meinst du, der lügt jetzt? Nee. Das hat ich bin mit auf Lügen der Autobahn. Das hat nichts mit Lügen wahrscheinlich zu tun. Hat er seinem Chef er ist zugesagt. Wahrscheinlich wirklich auf der Autobahn, aber halt weil einfach zu spät losgefahren. Ne? Ja, ganz offensichtlich. Ja. Ich sag, die Bahn wäre es gewesen. Ne? Ja. West oder, ja, Ehrenfeld. Genau. Und danach 10 Fußminuten. Ja. Also beim Regen, also 5 Minuten mit der Bahn meinetwegen. Ne? Also hier, Assel391 schreibt, nein, keine Scheißmusik. Wie kommst du denn da drauf? Was meint er da, dass wir jetzt keine Scheißmusik spielen sollen oder dass No Exit keine Scheißmusik sind? Da muss ich sich ein bisschen genauer ausdrücken hier. Da bin ich jetzt auch gespannt. Ja, soll er sich mal ausdrücken. Bis er sich ausgedrückt hat, bis er seine Worte gefunden hat, in schriftlicher Form hier, werden wir jetzt mal einfach mal was spielen von Love A, oder? Ja, als Strafe. Als Strafe oder zur Übung? Sowohl als auch. Oder von Köter. Nee, komm, wir spielen jetzt mal ein altes Lied von Köter. Wir müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein bisschen näher ranführen an die Band Köter, die ja auch nicht so einfach, so einfache Kost ist. Ja. Ja? Merken wir immer wieder, ja. Ja, ja, ja. Brauchen wir schon ein bisschen so eine Einstiegshilfe, ne? Das ist ja so ein bisschen, ne, das ist ja nicht einfach so für. Was? No Exit sind auch nicht so schlecht, schreibt da jemand, das kann ja, genau, sein. Punkstelle. Das oh ist Mann. Schon ziemlicher Scheiß. Also, der Nils von der Punkstelle ist gerade aufgewacht, weil er No Exit gehört hat. er hat die Möglichkeit, die nächsten 2 Wochen hier vorbeizukommen bei mir und dann kann er sie abholen. Ansonsten schmeiße ich sie aus dem Fenster. Also es werden sogar 2, wie gesagt. Ja, ne? Genau. Also. Total witzig. Es sind sogar 2. Die Posen auf dem der CD sind auch nicht schlecht. Und der Labelcode ist schief aufgedruckt. Das ist Understatement, glaube ich. Ach, Punk sei Dank. Einfach nur verrückt. Ja, bisschen crazy, ne? So, also, wir spielen jetzt Identitätsbierkasten. Ja. Und weißt du, wo ich das Lied auch entdeckt habe? Es gibt ein, es gibt sowas wie Facebook, nur für Russen. Das heißt VK. Wie Visitenkarte. Ja. Auf Russisch. Und da habe ich, da gibt es unheimlich viele Lieder, die man so in sein Profil mit einklinken kann. Und da gibt es ein Lied von Köter. Wahnsinn. Und das ist Identitätsbierkasten. Ja. Ja. Also sie haben eine unheimlich gute Auswahl. Ja, das spricht ja für die. Ja, das spricht also für die VK.ru habe ich schon mal irgendwo gesehen. Da arbeitet aber ja auch der Edward Snowden arbeitet da jetzt bei Dings da. Das war ein simples Weltbild. VK. Echt? Tut er das? Ja. Ernsthaft? Ja. Als Berater? Nö, ich glaube, der macht da irgendwie die Datenbank fit. Und guckt so, dass die NSA da nicht irgendwie sich das Zeug drüber kopiert. Was wahrscheinlich so ist, ja. Ja, wenn ich das sag. So. Spielen wir mal Köter von ihrer Platte Köter. Wer muss, ne? Das ist doch die mit dem umgedrehten Kreuz, oder? Das habt ihr doch von diesem, von diesem Panda-Bär geklaut. Ja, nee, der war nach uns, hallo? Ja? Ja, ja. Der Panda-Bär war nach uns und der Kaspar war auch nach uns. Die ganzen Black-Metal-Leute waren nicht nach uns. Ah. Aber das hat Pech gehabt, ne? Ja, aber es hat sich wirklich durchgesetzt, ne? Ja, und ich weiß nicht, ob wir das waren, aber wahrscheinlich nicht. Ja. Wir waren Zeitgeist. Ich hab den Punk verraten und er lässt über mich richten und in der Hölle braten. Erzählt kleinen Heldgeschichten. Identität wird Kasten auf. Ich bin jetzt raus und ich werde Tauben züchten. Ich werde Tauben züchten. Ich werde Tauben. Mikro ist wieder auf. Eine kritische Frage. Ja, yeah, ich soll eine kritische Frage stellen. Ich bin für kritische Fragen immer empfänglich. Wir haben ja hier im Hintergrund, da ich ja sozusagen alle Praktikanten in Personalunion bin hier bei Pogo Radio, haben wir im Hintergrund jetzt auch noch das Problem, dass der Jörg Mechenbier im Aufzug feststeckt. Also steckt nicht wirklich fest, sondern das Ding ist nicht ab. Das ist nicht, das macht trotzdem Geräusche, ne? Ja, sorry, ja. Ich habe das nicht gehört. Ja. Das ist, da haben sie dich wieder verarscht. Ich habe gedacht, das ist nicht so, weil ich das nie gehört habe. Haben sie dich verarscht. Nee, auf jeden Fall steckt der Jörg Mechenbier im Aufzug, weil er nicht, weil der Aufzug kaputt ist, sondern weil er nicht weiß, auf welche Knöpfe er drücken muss. Und das war jetzt gerade das Problem, weil er hat angerufen auf so einem Aufzug, aber da ist halt schlecht Empfang. Vielleicht rufst du da gleich nochmal an. Ja. Wahrscheinlich drückt er gleich Notschalter und dann wird er von der Feuerwehr rausgeschnitten. Das wäre die gerechte Strafe. Ja. Also, da hätte man ein bisschen Action hier noch. Das finde ich eigentlich total geil. Ja, soll ich mal irgendwie eine kritische Frage stellen? Oder was wollt ihr wissen? Ich soll auf ein Konzert in Bonn hinweisen. Ach so, ja. Hier, 11. 10. Ja, was ist da? Hier um die Ecke, Köter im Kult 41 mit einer Band namens Don't. Angeblich mit einem Schlagzeuger, der mal bei den Vipers gespielt hat, was natürlich ein mega geiles Promo-Ding ist. Bei den Vipers? Bei den Vipers! Aus San Francisco? Keine Ahnung woher. Ja, die sind doch da. Aber bei den Vipers? Ja. Angeblich. Das heißt, die sind auch schon alt. Mhm. Vielleicht was für dich. Und das ist da am 11.10. Das ist quasi da. Letzte Woche habt ihr hier irgendwas angekündigt am 11.10. im Jugendpark. Das ist ja quasi eine Konkurrenzveranstaltung für die, die in Bonn wohnen. Im Jugendpark? Ja, da war irgendwas. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr. Bis dahin. Hier, da schreibt wieder einer, don't, Ü40. Ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass das schlimm ist. Ja. Das ist jetzt eure Interpretation. Wir können ja mal nach Köter, können wir jetzt ein, jetzt habt ihr auf jeden Fall mal die Band gehört. Kennt ihr ja, wenn er euch auskennt so mit Punkrock, dann wisst ihr ja, wie die klingen. Sollen wir jetzt Love A spielen oder sollen wir warten, bis er aus dem Aufzug rausgeschnitten worden ist? Also wenn er kommt, sollte er als Strafe seine eigene Band spielen. Genau. Das finde ich schon in Ordnung. Ja, und ich finde auch, dass er dann mitsingen sollte. Kriegt das Mikrofon und dann muss er mitsingen. Mach mal hier die 15. Nee, ich mache mal was anderes. Können wir die noch? 15? Was sind die 15? Ja, da hatten wir doch auch noch hier. Das würde ich gerne mal hören, weil ich habe es mich privat noch nicht getraut, mir anzuhören. Ja, aber das ist halt wirklich langweilig. Haben die ein kürzeres vielleicht? Die Terrorgruppe hat halt jetzt eine neue Platte rausgebracht, aber ihnen fehlt einfach die Würze. Also vielleicht vor... Die Würze, das ist ja schon so Musikjournal. Vielleicht, ja, vielleicht vor 15 Jahren wäre das vielleicht noch irgendwie witzig gewesen. Damals, als sie noch so Lieder gemacht haben wie es tut, was ist, tut so weh, wenn ich dich mit deinem Kinderwagen sehe. Ja. Ja. Das war ja irgendwie noch witzig. Also als ich 18, 19, 20 war, fand ich das alles total großartig. Ich glaube nicht, dass ich das, was die jetzt rausgebracht haben, wäre ich noch 18, 19, 20 heute großartig fände, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ne? Ich habe mich nicht getraut, mir das anzuhören. Wir hatten ja damals nichts. Ja. Wir hatten ja damals nichts anderes. Ja. Das kommt ja noch erschreckend dazu. Ich meine, du warst, als das, da warst du ja auch schon. Da war ich schon Anfang 30. 40, ja. Ja, die Bulimie Bettina, sollen wir das jetzt wirklich spielen? Auch von dieser Platte Inzest im Familiengrab. Ja, dann ich meine, wir ebnen quasi den Weg. Ja, wir machen es einfach. Es gibt ja so viele Leute, die finden es geil und ich bin ja auch Dienstleister. Ne? Ich muss ja auch irgendwie ein bisschen hier die Stimmung hier irgendwie am Laufen halten. Bevor das mit Love A und ihrem Pop-Scheiß da gleich ganz bergab geht. Genau, bevor ich irgendwie den Leuten wieder was aufzwinge, was weh tut, mache ich das. Die aus Bulimit hier. Aus die Maus. Fertig. Ich bin jetzt hier ganz einsam am Mikrofon, weil der eine Gast, der jetzt noch kommen sollte, der Jörg Mechenbayer Bier, der hängt irgendwo im Aufzug fest. Das war die letzte Information. Ah nee, der kommt doch hier rein. Hier. Kommt da rein. Hier. Direkt ans Mikrofon. Bitteschön. Guten Abend. Moin. Hätte ich wenigstens ein bisschen rasieren können vorher. Grüß dich. Ja, setz dich auf deinen Schlüsselbund. Ja. Wo ist der Dicke? Der Dicke, der hat sich aufs Klo verdrückt. Ja, schön. Ja, der hat gesehen, dass ich Klopapier habe und dann hat er gedacht, jetzt hier mal ordentlich ein Abseilen. Ja. Ja, ich habe mich ein klein bisschen verspätet. Roger Willemsen war im Montalk auf WDR 2. Das konnte ich nicht verpassen. Dachte, das ist immer noch besser, als mich mit dem da zu unterhalten. Hi. Hi. So, Achtung, wir machen jetzt fliegender Wechsel. Rutscht du mal ein bisschen so um die Ecke. Nee, gleich hier so, ne? So, ja, genau. So, holst du den Stuhl? Du kriegst das Mikrofon, dann nehme ich hier. Kann das, ich so machen? Das, für dich? Dann nehme ich hier das. Nee, komm, wir so machen. Ja. So. Jetzt hat irgendwie wieder jemand sein Handy an. Der lacht da doof. Mach mal das Handy da weg. Mann. Leg's einfach ein bisschen außerhalb dieses. Das sind alles diese Energie, diese. Ja, euch finden ohne. Diese Wellen. Dann wird man da was angerufen. Kosmische. Ja. Ja, weißt du, warum du so oft angerufen wirst? Weil Leute wissen wollen, wo du bleibst. Ja. Weil du dich mit allen Leuten verabredest. Als wüssten die das nicht so langsam nach 37 Jahren, dass man einfach nur ein bisschen Geduld mit mir haben muss. Das habe ich an meine Freundin das gehört. Ja, Bier ist auch da, aber. Geil. Ja, wir haben noch. Ist aber meins. Wir haben noch 15 Minuten. Ja. Ja, geil. Kriegst du holen wir mal schnell. Komm, Jörg. Hast du einen Trichter? Ich hol dir mal ein Bier. Ja. Du sitzt besser, danke. So, Jörg, wir haben uns noch nie gesehen vorher, ne? Nee, hi. Ja, warum holst du so spät? Ich bin tatsächlich mal, wie immer, gedacht, pünktlich los. Aber ich muss heute auch noch eins meiner beiden Zimmer räumen, weil wir einen dritten WG-Genossen bekommen. Und zwar Genossen. Auch heute. Und dann bin ich ein bisschen vertöttelt und vertrödelt. Und das Wort, das Michi benutzt hat, trifft schon, Trottel. Im Allgemeinen ist es mit Trottel abzugelten. Und wie gesagt, dann hatte ich erst einen Anruf. Also ich habe so zwei der dümmsten Menschen, die ich kenne, angerufen eben. Ich, du und meine Mutter, die ich aber beide sehr liebe, was durch das Einschließen meiner Mutter bei Michi ankommt, hoffe ich. Und das jeweils, dann ist natürlich das Navigationsgerät ist ja in dem Moment nicht zu gebrauchen. Und den Leuten muss man das ja auch immer erst erklären. Und bis ich dann aufgelegt hatte, hatte ich jeweils eine Abfahrt verpasst. Und dann war die Abfahrt Deutz, glaube ich, auch noch gesperrt. So, liebe Freunde in und um Köln, die Abfahrt Deutz ist derzeit gesperrt. Ja, und dann halt so in Köln. Warum bist du nicht einfach mit der Bahn gekommen? Keine Ahnung, weil ich dann viel zu spät gewesen wäre. Nee, Wuppertal ist doch 50 Minuten. Zug verpassen ist noch einfacher, als sich ins Auto setzen. Ja, warum habe ich euch eigentlich eingeladen? Ich habe es total vergessen. Da war irgendwas, du bist ja aber total hilflos. Da kam irgendwie so eine, irgendwas habt ihr gemacht zusammen. So ein Projekt. Bisschen. Ja. Eine Split oder sowas. Ja, du bist ja der Ansicht so, dass so eine wenn man... Eine Split-Vinylplatte, glaube ich. Ja, normalerweise bringen dann die Gäste immer diese Vinylplatte hier mit zum Anklotzen. Der ist bei uns im Proberaum gerade. Ach so. Das ist in Mülheim, da hatte ich keinen Bock. Aber die kam jetzt schon raus, die kam schon auf den Markt. Hätte ich dir eine mitbringen sollen? Nee, bloß nicht. Habt ihr noch gar nicht, was habt ihr denn gemacht jetzt die ganze Zeit? Über dich hergezogen. Ja, das ist so ein betreutes Rocken, ne? Also ich war sehr froh, dass wir jetzt mal mit einer richtigen Punkrock, Punkrock-Band auf einer Schallplatte sein darf. Er hat Rocken gesagt. Ja, war das nicht ein Song von dieser Partnerband von No Exit hier? Wir sind betreutes Helden Rocken. Oder Roten Ratten. Helden von gestern. Die hatten auch so einen Song, der ging, wir wollen rocken oder so. Wir sind von vorgestern. Jörg, jetzt musst du auch, zur Strafe musst du ein Lied von dir hören. Das ist gerecht. Ja, auf jeden Fall. Fegefeuer für die Ohren. Ja. Hast du gefragt, ob du hier rauchen darfst? Weißt du, gut. Deswegen bin ich so gerne im Radio. Weil im Radio darf man ja noch rauchen. Im Radio darf man noch rauchen, ne? Was ist das für ein Lied? Die irgendwie oder was? Oder was soll das bedeuten? Du hast instinktiv mal. Dieses unglaublich perfide Wortspiel. Es ist tatsächlich einfach die Zeile, die Leichen zählen, kommt darin vor. Mhm. Und dann ist doch die ist doch. Also halt die totale Hilflosigkeit. Voll die Meta. Da spricht sich total. Voll die Meta-Ebene eigentlich, ne? Genau, eine dreifache Wiederholung, das ist wirklich ein Zeichen von Inkompetenz auf höchster Ebene. Und alles ohne Komma. Die ist auch immer so das, was ich mir denke, wenn ich Michi sehe und da stelle ich mir ein kleines Kind vor, das sich mit dem Zeigefinger an die Stirn tippt. Oh, sorry, Jörg. Jetzt mal die wunden Punkte. Die. Also fängt aber nicht an, ne? Witzigerweise. Wir spielen jetzt. Thank you. So, das war das nagelneue Lied von Love A. Nagel. Geht so, ne? die. Ja, du. Du bist der Moderator. Ja, klar. Das ist total eingängig, sagen jetzt alle. Sagen sie jetzt alle. Ja, ist total eingängig. Da bleibt total hängen. Es sind auch keine Wörter, deswegen spielen die das auch im Radio. Ist auch nichts außer nichts Leichen, kompliziertes. Golf, es funktioniert. Was so mir aufgefallen ist, du bist doch so Angestellter da bei so einem Online-Plattenladen, ne? Ja, Online. Und da gibt es so die meistverkauften Platten, ne? So fette Charts. Ja, sehr gut. Ich bin sehr auf die Frage gespannt. Die erste irgendwie Platte ist irgendwie zwei Platten von diesen Gaslight Anthems da, ne? Wo der Sänger ja so ein Gestörter ist. Der hast da du dir unsere Charts angeguckt? Ja, und dann habe ich irgendwann mal auf der dritten, vierten Seite habe ich seine Love A-Platte entdeckt. Irgendwie Platz 35 oder sowas. Ach so, das weiß ich. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich... Und dann habe ich mir gedacht, wenn du da arbeitest, warum kannst du es nicht irgendwie so ein bisschen manipulieren und die ein bisschen nach vorne pushen? Also das kann man eigentlich. So wie man es ja eigentlich macht, wie man es früher gemacht hat. So. Also die Charts, die ich zusammenlüge für verschiedene Magazine, weil ich es schnell abgeben muss, da finden wir natürlich auch immer statt, aber immer sehr weit unten, damit niemand Verdacht schöpft. Ja, aber früher hat man es ja auch so gemacht. Da ist man in Plattenladen gegangen und hat immer seine Platte genommen und vorne in einen Stapel dann reingestellt. Das ist doch hier auch hier bei den ganzen Plastikbombs und Oxys ja auch so. Dann bezahlst du dich, kaufst du dich ein, aber wenn du halt geile Connections hast, so, dann kommst du halt auf 1, 2 oder 3. Ja, das ist jetzt in der Liga, ist das auch noch gang und gäbe. Da du ja da arbeitest, könntest du es ja auch so machen, da dich ein bisschen nach vorne mogeln mit deiner Band. Ja, aber das kostet ja Geld. Ja, das kostet dich ja kein Geld, weil du da ja arbeitest. Naja. Hallo? Also man kriegt ja höchstens vergünstigte Konditionen. Bei McDonald's isst ja auch nicht jeder umsonst. Da ist ja dann vielleicht der Burger für einen halben Preis, aber bezahlt werden muss er immer noch. Und der wird vor allem nach 2 Stunden weggeworfen. Ja. Der Burger. Und dann kannst du lang. Um in den Charts nach oben zu kommen. Ja. Fressen gegen Abstieg. Sie fressen. Jetzt siehst du mal, warum Michi und ich so wohlgenährt daherkommen. Also wir versuchen, unsere Bands in die Top 10 zu fressen. Läuft. Ja. So, ach so, ich muss aber jemanden grüßen. Ey, Dominik, hi. Es tut mir leid, ich war zu spät. Wir wissen Bescheid. Ah, okay. Alles gut. Hat noch niemand angerufen von der Band? Nee. Die schämen sich jetzt alle zu Hause. Wie sonst auf der Bühne. Die denken jetzt gerade, es wird eh nichts mehr. Sie haben halt so das Problem, dass du bist jetzt quasi gerade außerhalb deren Einflussbereich. Ja, es ist aber auch immer das Gleiche. Es ist so ein bisschen, ich habe neulich hier den, wie heißt der? Heißt der Sparta? Der mit Brad Pitt und die ganzen Konsorten. Wie heißt der Film? Heißt der Sparta? Spartakus? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also jedenfalls hier griechische Mythologie und man schickt ja den stärksten Helden normalerweise immer. Bei uns ist das ist ja so eine Konterpromotion. Bei uns, die schicken halt immer den Trottel, wenn es um irgendwas Wichtiges geht. So, nimm die Stadt ein, schick den Stallburschen. Das Hochhaus hat er erklommen. Ja, was war denn jetzt eigentlich das Problem? Du warst schon eine Viertelstunde mindestens irgendwo vom Eingang bis hierher. Ich kann doch jetzt die ganz nicht mehr ganz aktuelle Verkehrslage beschreiben. Das lasse ich, das habe ich ja schon gemacht. Nee, aber und jetzt haben wir auch noch Treffstraße 1. Hatte ich mir gemerkt, weil du das falsch geschickt hast. Das ist ja immer, man merkt ja auch immer die falschen Antworten in der Schule. Dann fiel mir ein, Treffstraße 3. Dann habe ich einen alten Mann mit der Gehhilfe gefragt, ohne Witz, so einen Rollator. Und der sagte, kommen Sie mit, ich muss da auch hin. Ich sagte, nee, ich hab's eilig, tut mir leid, bin dann hier hochgeflext. Ja. Und habe dann dieses Riesenhochhaus gesehen, erstmal ehrfürchtig innegehalten. Und dann bin ich ins falsche Gebäude, wenn ich mit Michi telefoniert habe. Und habe dann gesehen, dass der Fahrstuhl nur bis 14 geht und dachte, ihr wollt mich verarschen und nicht dabei haben. Dann bin ich ins Gebäude nebendran, wo die Pförtnerin am Telefonieren war, während sie an den Fingernägeln gekaut hat und mich keines Blickes gewürdigt hat. Dann ist eine sehr zivilisierte Gestalt mit dem Handy telefonierend irgendwie reingelassen worden. Also die Tür ging auf und da habe ich mich dann reingewieselt. Und bin dann mit drei weiteren zivilisierten Gestalten nach oben gefahren und war sehr gespannt auf dich und bin tatsächlich überrascht, wie seriös du rüberkommst. Seriös. Ja, seriös. Ich sag so, ne, Jörg, der ist älter als du. Nee. Wer, ich? Ja, klar. Der Rüdi ist älter als du. Guck mal, wie frisch der aussieht. Ja. Habe ich letztens schon mal festgestellt. Voller Lob habe ich mich betrunkenermaßen in einem nicht näher zu bezeichnenden Etablissement in Köln. Stimmt. Stundenlang darauf aufgehalten. Daran aufgehalten. Ja. dass dieser Typ doch keine 40 noch was sein kann. Also homophile Wiedergutmachungszeremoniell. Deshalb habe ich ihn eingeladen hier in die Sendung. Das war der einzige Grund. Und ich wollte halt auch noch mitbringen. Ich wollte halt noch sagen, so, wenn der Rüde halt seine Lakritzbrille anhat, ne, sieht er halt auch ein bisschen fescher aus als mit der FDP-Brille. Obwohl die Brille ja älter macht eigentlich, ne? Das ist ja so eine Opa-Brille. Ja, ich musste tatsächlich ein bisschen an Hauke von Frau Potz denken. Der ist so, könntest du der gut aussehende Onkel sein. Aber das ist besser. Ich besser mag die ja nicht gerne. Ich mag das ja Lakritz. Nur, weil die Leute draufstehen. Besser Lakritz als FDP. Ja. Das ist FDP jetzt. Das hier ist eine Lakritz-Brille. Guck mal in die Kamera. Warum reden wir über wichtige Sachen hier? Halb Lakritz. Es gibt noch diese rahmenlosen Brillen. Das sind FDP-Wichser-Brillen. Hast du Wichser gesagt? Ja. Stark. Der ist ein FDP. Michi sieht auch voll gut aus heute. Ich sag das nicht gerne. Ja, das sieht immer gut aus. Bisschen voll. Aber die Haare adrett. Nee, die Haare adrett und auch so, also auch im Gesicht, du bist auch ein bisschen gestutzt. So, manchmal hast du auch so einen wilden. Jetzt passt ja eigentlich das Lied von Köter, Bessere Affen. Uga, Uga. Um was geht's jetzt, denn da? Wo wir zusammen in den, sind. Um was geht's denn in dem Text? Boah, das sagt man doch nicht. Das ist ja nicht wie, dass wir jetzt sagen so, hier. Das war dann ein guter Übergang hier. Du, ich und bla bla bla, sondern das ist ja, was? Musst du ja mal hören. Ja, höre ich jetzt mal rein. Ja. Zum ersten Mal. Dein Lügner. Das waren Köter von der Split 12 Inch, ne? Ja. Yeah. Zusammen mit Love A. Seit wann auf dem Markt? Seit einer Woche. Auf dem Markt? Auf dem Markt, ja. Offiziell seit 19.09., aber das war dann alles. Das war pünktlich. Drei Tage Punker, Verspätung. Ja. Und habt ihr schon die ersten Verkaufszahlen? Ja, Millionen. Bei Feines Vinyl. Da habe ich es ja im Blick. Und wie viele habt ihr schon? Also wir haben zwei Konzerte gespielt, am 19. und am 20. Ja. Wir haben drei verkauft. Drei. Ich habe ja mal einen Freund da gehabt aus Mannheim und da waren wir auf dem Köder-Konzert und wir waren etwas betrunken gewesen. Da meint er so, ja, Köder ist irgend so Klaus Lager des Punkrocks. Das hat mir aber auch schon mal, das hast du mir erzählt, dass der Kumpel dir das erzählt hat. War ihm zu weinerlich, ne? Oder zu emotional. Bedenkenträger. Ja. Technisch. Stimmt, ich wurde heute Abend auch gefragt, ob wir in Mannheim noch einen mittrinken gehen nach dem Interview. Ja. Und da habe ich aber, weil ich auf dem Sprung war, nur noch schnell zurückgeschrieben, Köln, Ausrufezeichen. Du machst das manchmal in Mannheim oder wie? Nee. Ich mache das eigentlich in Mannheim. Eigentlich mache ich es in Mannheim, aber ab und zu mal hier. Jetzt haben wir es, Thorsten. Ja. Genau. Eigentlich wird die Sendung in Mannheim ausgestrahlt. Ah. Im Bermuda-Funk, immer mittwochs. Ah, okay. Aber wenn ich montags vorproduziere, wenn ich nicht live in Mannheim mache, dann produziere ich sie in Köln vor. Ah, sehr gut. Also immer ständig auf Achse. Krass. Immer unterwegs. Ja, aber denen das zu Klaus Lage ich ist, das sind dann auch nur Heulsusen. Ja. Ja, ja, also schon allein. Die wollen halt einfach Musik haben, die ihre Befindlichkeiten schon nicht allein, antrifft. Dass sie Klaus Lage dürfen sich ja nirgendwo erwischt fühlen. Schon allein, sie sollen sich schuldig fühlen, wenn sie Klaus Lage kennen. Ich kenne keinen Song von Klaus Lage. Klaus Lage Riss. Wer soll den ersten Stein schmeißen? Das ist ja gelogen. Ja. Wer ist Meine Klaus Fresse. Lage? Ja, aber jetzt der ist auch fett und hat einen Bart. Da schließt sich der Kreis wahrscheinlich. Ja. Frage an Jörg. Also ich habe hier so eine Redaktion, so eine Online-Redaktion, die stellen immer so Fragen. Ne? Hast du unseren Kühlschrank noch? Fragt Perfektes Dinner. Perfektes Dinner? Ja. Was ist das für ein Nickname? Keine Ahnung. Ist das hier... deine Fast. Faust auf Faust, lese ich gerade. Ja. Was ist denn unser Kühlschrank? Das ist von Klaus Lage, Faust auf Faust. Kannst du es mal... Nee, lass mal. Ich habe mir noch nie einen Kühlschrank gekauft, deswegen ist es jetzt weiß ich nicht genau, welchen ich... Ja, aber es ist doch lieber Klaus Lager als No Exit. Ich merke gerade, wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Oh, ich muss jetzt mal voll nett in den Kühlschrank gekriegt, jetzt weiß ich es nicht mehr. Mein Abgesang machen. Ja, das war hier wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 1. Oktober war, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei meinen zwei wunderbaren, gut aussehenden Gästen, nämlich den Jörg Mechenbier und den Michi. Dann komme ich im Januar wieder? Ja, komme ich wieder. Was ist da? Januar. Nochmal nicht Promo. Einfach so, dass irgendwo so. Twitter steht. Aber nee, du kannst ja auch mal so kommen, einfach mal. Dann aber nur, wenn du halt eine ordentliche Latte an Sachen hast, über die genau, ich herziehen kann. Genau, genau. Dann ziehen wir über alles her. Ja, super. Da bin ich dabei. Ja. Ich wohne um die Ecke. Ja, das ist schön. Das ist ja affirmativ irgendwie alles. Oh, das ist geil, auch richtig gut. Nein. Was heißt affirmativ? Bejahend. Ja. So wie dieser ganze... So wie ich. Ja, du bist ein mega affirmativer Affe. Ja. Neinsager. Nee, bin ich nicht. Ich sage ja zu dir zum Beispiel. Aber nur bis zu einem gewissen Maß. Das ist auf jeden Fall die dreckigste Baseballkappe an, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Die ist nicht dreckig, die habe ich mit schwarzem Edding angemalt. Aber dann nach dem Waschen hat sich herausgestellt, dass das nicht so richtig hält. Und jetzt sieht es so aus, als hätte ich sehr lange in einer Autowerkstatt gearbeitet. Und dafür sind deine Socken was jetzt bei jungen grau. Frauen unheimlich gut ankommt. Ja, das ist immer gut, wenn man weiß, was bei jungen Frauen ankommt. Ja. Jörg, sag vorher nochmal Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, ich sage ich auch mal. Danke. So, wir machen jetzt hier noch ein bisschen Musik, nämlich von der Band Nitro Injektia. Das ist eine Band, die wohnen in Berlin. Bestehen aus Bandmitgliedern aus Kanada und aus Russland gleichzeitig. Und Eishockey-Spieler-Band. Sind coole Jungs. Und da hören wir jetzt das Lied V Stenu. Sure.